Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Dass er eine seltsame Mischung aus animalischem und genialischem war, zeigt sich schon beim Blick auf seine Fotografie. Gustav Klimt sieht, irgendwie sieht er aus, wie wenn King Kong plötzlich seine Liebe zur Kunst entdeckt hätte. Ein wilder Satyrkopf, aus dem die Augen mit seltsam sanften, nach innen gekehrten und mit einem Hauch von Traurigkeit umgebenen Blick heraussehen. Der Eindruck von Widersprüchlichkeit bestätigt sich auf allen Ebenen. Wenn man Klimts Beziehungen zu Menschen, insbesondere Frauen, betrachtet und ebenso, wenn man seine eindrückliche, eigensinnige, umstrittene Kunst ansieht. In all seinen Bezügen sind diese beiden stark divergierenden und doch so nahtlos ineinander gefügten Komponenten spürbar. Das Animalische und das Vergeistigt-Künstlerische. Sein weltberühmtes Bild, der Kuss, verkörpert diese seelische Melange sehr deutlich. Trotz realistischer Details wirkt die Szenerie entrückt, unwirklich. In einer goldenen Nichtwelt steht ein Mann, beugt sich über eine Frau und küsst ihre Wange. Sie, vor ihm kniend, schließt die Augen in sanfter Hingabe. Beide sind in amorphe Goldmäntel gehüllt, seiner von eckigem, ihrer von rundem und floralem Muster übersät. Unter ihnen eine bunte Blumenwiese, deren Blumen die des Frauenmantels zitieren. Der titelgebende Kuss ist in Wahrheit gar kein richtiger Kuss, zumindest nicht im Sinne von Gegenseitigkeit, denn nur der Mann ist es, der küsst, die Frau lässt es nur geschehen. Und doch ist es kein Busserl. Das Bild strahlt unbedingte erotische Hingabe aus, Begehren, Körperlichkeit, verwurzelt in der animalischen Natur des Menschen. Verortet ist die Szene aber in einem prunkvollen Paradies, leer und golden, weit ab aller düsterer Realitäten. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Denn am rechten unteren Bildrand öffnet sich unvermittelt der Abgrund. Wo die nackten Füße der Knienden aus dem Mantel ragen, hört die Wiese auf. Sie ist weg. Da ist nur noch das Nichts. Himmlisch-goldenes Universum, oh ja, aber kein Boden unter den Füßen. Man muss zweimal hinsehen, um zu entdecken, wie seltsam verstörend dieses Bild ist. Auf kräftige, wortlose Art vielsagend, wie Gustav Klimt selbst. Wer ihn nach Erklärungen fragte, den verwies er auf seine Bilder. Dort sei alles zu finden, was er zu sagen habe. Speziell bei Klimt ist eben, dass er in einer Weise malt, die man mühelos erkennen kann, auch ein Laie. Und das muss ja immerhin erstmal erfunden werden, so ein Stil. Und das ist die spezielle Leistung, aus dem Milieu, aus dem er stammt, rauszukommen und ein neues zu schaffen, genau genommen. Sagt der Augsburger Kunsthistorik-Professor Thomas Raff. Gustav Klimt wurde 1862 in Wien geboren. Sein Vater war Goldgraveur, Gustav das zweite seiner 7 Kinder. Der begabte Junge lernt auf der Kunstgewerbeschule, gerät aber bald in den Dunstkreis von Hans Makart, dem Shootingstar der Wiener Szene. Makart malt nicht nur üppige Historienbilder, sondern gestaltet auch üppige Feste und Umzüge. Sein Atelier ist ein Hotspot für Bohemians und Aristokraten. Eine Zeit lang ist der junge Klimt stark vom historisierenden Makart-Stil beeinflusst und kommt damit auch gut an. Mit seinem Bruder Ernst und dem Freund Franz Matsch gründet er die Malerkompanie. 1883 eröffnen die drei ein Atelier für Wanddekorationen. Das junge Trio arbeitet an gesellschaftlich relevanten Orten, in Fiume und Karlsbad etwa. Endgültig geadelt werden sie durch den kaiserlichen Auftrag, Wände und Decke des gerade neu gebauten Wiener Burgtheaters auszumalen. Das gelingt so gut, dass ihnen Kaiser Franz Josef das Goldene Verdienstkreuz verleiht. Und er beschäftigt das Team weiterhin. Es darf nun auch, zusammen mit dem großen Mackert, an die Hermesvilla der Kaiserin Elisabeth ran und soll im Kunsthistorischen Museum das Treppenhaus gestalten. Als sein Bruder Ernst 1892 stirbt, ist es aus mit der Malerkompanie. Klimt arbeitet allein weiter, betätigt sich zunehmend auch als Porträtist der gehobenen Wiener Bürgerschicht. Noch keine 30 gehört er bereits zur allerersten Riege der gefeierten Künstler. Doch die Richtung stimmt nicht ganz. Gustav Klimt verlässt die akademische Linie und sucht nach seinem eigenen persönlichen Ausdruck. Die üppigen Historienschinken mögen beim Publikum gut ankommen, doch entsprechen sie nicht wirklich seiner Vorstellung von Kunst. Vielleicht ist es gerade jene animalisch-genialische Melange seines Wesens, die sich mit diesen eindeutigen Arrangements, den prunkvollen Szenerien und quellenden Draperien nicht verträgt. So sucht er weiter, sucht nach adäquaten Stilmitteln für seine persönliche Vision und findet sie im Jugendstil. 1897 begründet Gustav Klimt zusammen mit 19 Kollegen die Künstlervereinigung Wiener Sezession, wird ihr erster Präsident und bleibt es auch, bis er die Gruppe 8 Jahre später nach langen Streitigkeiten verlässt. Auf dem Weg zum Jugendstil marschiert er aber noch durch steiniges Gelände. Als die Wiener Universität 1894 4 Fakultätsbilder für die Decke des Festsaales bestellt, will Gustav Klimt etwas ganz Besonderes schaffen. Und tut das in gewisser Weise auch. Eines der Bilder wird von Franz Matsch ausgeführt, die Allegorie der Theologie. Und das geht glatt. Die Präsentation von Klimts erstem Fakultätsbild hingegen löst einen ungeheuren Skandal aus. Scheußlich, einem kranken Geist entsprungen, wettern viele Stimmen, während andere die krasse Neuartigkeit des Klimtschen Werkes feiern. Man schreibt das Jahr 1900 und das Bild steht für die Fakultät der Philosophie. Die Leute konnten diese Bilder tatsächlich nicht lesen. Die haben eine Bildsprache gehabt, die neu war, geheimnisvoll war, sehr symbolistisch war. Und da haben die Professoren einfach gesagt, ich verstehe nicht, was der gemalt hat. Es hat ein Professor damals in einem Gutachten geschrieben, wir lehnen die Bilder nicht ab wegen der Nacktheiten und auch nicht wegen des modernen Stils, sondern weil sie schlecht sind. Skandal. Skandal. Das große Wiener Gesellschaftsspiel, die Liebe zum Skandal, spielte natürlich auch eine Rolle. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, in welcher Weise damals die Kunstkritik Pro und Contra geschrieben hat. Das war eben sehr beliebt, dass ein Kritiker gesagt hat, das ist ja großartig, und der andere hat gesagt, das ist ein Skandal. Da waren Skandale schon auch sehr wichtig. Die Bilder waren wohl eine Zumutung. Von sehr ungewöhnlicher Komposition. Da fliegen in einer Art Walpurgisnacht-Szenario verzweifelte nackte Gestalten am linken Bildrand entlang in die Höhe, wie von einem vulkanischen Ausbruch hochgeschleudert, während in der Mitte des Bildes, aus Sternen bestücktem Nebel, lediglich eine verschwommene Geisterfratze herausstiert. Es tauchen noch ein paar erkennbare Details auf, ansonsten nur Ursuppe. Hier Leere, da Tumult. Das Bild wird auf der Pariser Weltausstellung präsentiert und gewinnt den Grand Prix, die Goldmedaille. So viel zu euch, Wiener. Ein Jahr später folgt das zweite Fakultätsbild, 3 Jahre später das dritte, Medizin und Jurisprudenz. Ihre Rezeption verläuft ähnlich wie die der Philosophie. Sowas ist Klimt nicht gewohnt. Von der Öffentlichkeit bekam er bislang einen Liebesbeweis nach dem anderen und kann sich das auch gar nicht anders vorstellen. Ich übergebe meine Bilder nicht, weil ich mit Auftraggebern, die echter Kunst und echten Künstlern so ferne stehen, nichts mehr zu schaffen haben will. Die Bilder aber gebe ich nur, wenn man Brachialgewalt anwendet, schrieb er. Und gibt die Bilder wirklich nicht heraus. Die Auftraggeber schicken die Polizei. Skandal. Skandal! Klimt verschanzt sich im Atelier und sagt, er wolle die Bilder zurückkaufen. Diese ignoranten Typen hätten sie nicht verdient. Das Honorar dafür war natürlich längst ausgegeben. Doch zu seinem Glück springt ein großzügiger Mäzen ein und zahlt. Klimt darf die Skandalbilder behalten. Den Fakultätsbildern war kein glückliches Ende beschieden. Sie gingen in privaten Besitz über, Später wurden sie den Eigentümern von den Nazis abgenommen und nebst anderen Kunstschätzen nach Schloss Immendorf in Niederösterreich gebracht. Gegen Ende des Krieges wurde das Schloss von abziehenden SS-Truppen in Brand gesteckt. Alles ging in Flammen auf. Von den Fakultätsbildern gibt es heute nur einige Schwarz-Weiß-Fotos. Lediglich ein Detail der Medizin ist als Farbabbildung erhalten geblieben, die Allegorie der Hygienia. Die Theologie des Franz Matsch ist noch immer an der Decke zu sehen und sie bekam 2005 Gesellschaft. An die ursprünglich vorgesehene Stelle wurde ein schwarz-weißes Faksimile der zerstörten Klimt-Werke angebracht. Klimt war ein seltsamer Kauz. Er arbeitete wie besessen, den ganzen Tag über. Aß nur ab und zu ein paar Äpfel. Zitierte beim Malen Dante und Petrarca und trainierte zwischendurch kurz mit seinen Hanteln oder ging hinaus, um seinen Diskus zu werfen, denn er war ein Athlet. In seinem Atelier tummelten sich immer viele Mädchen, die meisten nackt, seine Modelle. Denn Klimts Hauptmotiv, sein Lieblingssujet, seine Allegorie für alle leid- und lustvollen Lebensbelange war die Frau. Mit seinen Kundinnen, Damen der Gesellschaft, war er nicht besonders rücksichtsvoll. Sie mussten oft und lange dasitzen. Wurde es ihm aber zu viel, ging er hinaus und unterhielt sich mit seinen nackten Mädchen. Klingt sexistisch, erotoman, der Macho, stets ein Heer von willigen Sklavinnen um sich? Naja, sicher, Klimt war leidenschaftlich und hatte unzählige Geliebte, doch war er in seiner unnachahmlichen Doppelnatur auch eine Seele von Mensch. Die Modelle, die ihn umgaben, waren Mädchen aus armen Verhältnissen, die mit all ihren Sorgen zu ihm kamen. Und wenn Mitzis Vater starb, zahlte Klimt die Beerdigung. Und wenn Fritzi ein gesundheitliches Problem hatte, zahlte Klimt den Arzt. Klingt nach Bohemia, Lebemann, immer auf der Sonnenseite des Lebens? Naja, sicher. Klimt hatte Erfolg, war beliebt, führte ein erfülltes Sexualleben und praktizierte erfüllende Kunst. Und doch war er trotz alledem ein für das Unglück prädestinierter. Ich bin seit Jahren ein namenlos unglücklicher Mensch. Man sieht es mir nicht an. Man glaubt das Gegenteil. Ja, man beneidet mich sogar. Was ich seit 7 bis 8 Jahren auch unternehmen mag. Unglück und Jammer sind mein stetiger Begleiter. Schrieb er, noch keine 40 Jahre alt. Gustav Klimt ist der gefragteste und bestbezahlte Porträtist der Wiener Gesellschaft. Die Industriellen rennen ihm die Bude ein, um ihre Frauen von ihm malen zu lassen, denn auf seinen Bildern erscheinen sie alle als geheimnisvolle, erotische Wesen. Klimt kann es sich leisten, lange herumzutüfteln. Oft malt er gerade mal ein Bild pro Jahr und verdient gut dabei. Ein Klimt-Porträt kostete nach der Jahrhundertwende fast so viel wie eine halbe Villa in einem Wiener Vorort. In seinem Atelier streifen immer 6 bis 8 Katzen herum. Manchmal sehen sich die dienenden Geister des Klimtschen Haushalts gezwungen, einige Tiere verschwinden zu lassen, sonst vermehrten sie sich ungezügelt und Chaos bräche aus. Im Atelier stapeln sich hunderte von Zeichnungen auf dem Boden, Entwürfe, Studien. Die Katzen wandern über die Papierberge und hinterlassen alle Arten von Spuren. Klimt stört das nicht. Die Katzerln würden zwar hin und wieder ein Blatt zerreißen oder beschmutzen, sagte er einmal, dafür verteilten sie aber reichlich ihren Urin. Und das, versicherte er, sei das beste Fixativ überhaupt. Klimt plant sorgfältig, durchdenkt seine Sujets genau, entwirft, verändert, zeichnet. Es entstehen Werke von hintergründiger Komplexität. Nach 1903 wandelt sich sein Stil. Inspiriert vor allem von italienischen Eindrücken, den Goldmosaiken von Ravenna und San Marco in Venedig. Und vom Japonismus natürlich. Thomas Raff. Japonismus ist eine Mode, die eigentlich in Paris begonnen hat, auch schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Man hat japanische Farbholzschnitte, später auch andere prunkvolle Gegenstände gekauft, gesammelt und zum Vorbild genommen. Und so macht Klimt plötzlich etwas ganz Besonderes. In der modernen Kunst bislang Unbekanntes. Er setzt Gold ein. Sowohl seine allegorischen und erzählerischen Figuren als auch die Porträts schweben von nun an im goldenen Nichts. Köpfe, Hände, auch Füße sind erkennbar und von naturalistischer Machart. Doch schon der Körper löst sich in flächigen Formen auf. Die Ornamentik auf dem perspektivisch undefinierten Goldgrund wechselt von geometrisch zu floral, von spiralig zu verschlungen, wirkt fernöstlich oder abstrakt, und es herrscht ein unverwechselbares, alle Räumlichkeit verschlingendes Hintergrundprinzip. Damit wird Gustav Klimt weltberühmt. Klimt war eine Skandalnudel, wobei man sagen muss, dass die damalige Zeit auch sich sehr für den Sex interessiert hat. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der Klimt unter einem gewissen Zwang stand, sich als so ein sexuell extrovertierter Mensch zu präsentieren. Viel Sex, viele Frauen. Auch hinterließ Klimt einen Haufen Kinder. Die einen sprechen von 4, die alle Gustav hießen. Andere Quellen berichten von 14. Klingt nach Verführer? Casanova? Rücksichtsloser Egoist, der jedes weibliche Wesen haben muss? Naja, sicher. Er hatte viele. Arme Modelle ebenso wie reiche Gesellschaftsdamen. Doch war er zugleich auch sensibel und fürsorglich. Am Sterbebett des Vaters hatte er versprochen, immer für Mutter und Schwestern zu sorgen. Und das tat er zeitlebens. Als sein Bruder starb und eine Frau und Tochter hinterließ, sorgte er sehr liebevoll auch für sie. Und für die mageren Modelle und heimatlosen Katzen sowieso. Die Erotik ist ein zentrales Element seiner Kunst. Die Frauen auf seinen Bildern sind allesamt Verführerinnen. Ob raffinierte Femme Fatale oder unschuldig dreinblickende Lolitas. Die Nuda Veritas, die nackte Wahrheit, taucht schon früh als allegorische Figur in mehreren seiner Werke auf. Sie ist es, die er hinter der konventionellen Fassade sucht, die er hinter all den guten Manieren und lieblichem Getue wittert. Denn sie sind allgegenwärtig, die unterdrückten Gelüste und erotischen Geheimnisse. Ihnen will er Ausdruck verleihen. Die Zeit ist reif. Freud arbeitet an der Psychoanalyse. Sex gerät ins Scheinwerferlicht von Wissenschaft und Kunst, wird enttarnt als der verborgene Grund vieler Krankheiten und Verdrängungen. Klimt will offenlegen. Ein unübersehbares Klimt-Motto: Nuda Veritas. Schaut alle her. Doch Liebe und Sex zusammen, das klappt irgendwie nicht. Vielleicht traf es auf ihn zu, was Sigmund Freud sagte: Aufgrund einer gestörten Mutterbindung hätten manche Männer Probleme, Lieben und Begehren miteinander zu vereinbaren. Wen sie begehren, können sie nicht lieben, und wen sie lieben, begehren sie nicht. Geheiratet hat er nie. Er wohnte zeitlebens mit Mutter und Schwestern zusammen. Klimts einzige lang anhaltende Beziehung war die zur Schwester seiner Schwägerin, Emilie Flöge. Er war 30, sie 17, als sie sich kennenlernten. Ob sie je ein erotisches Verhältnis hatten, ist nicht bekannt. Doch ihre Freundschaft hielt sein ganzes Leben lang. Hatten sie keinen Sex, weil Klimt die Syphilis hatte? Oder weil Emilie lesbisch war? Man weiß es nicht. Von ihrer Korrespondenz ist nichts überliefert, denn Emilie verbrannte nach Gustavs Tod Wäschekörbe voller Briefe. Nur Postkarten sind geblieben, um die 400. Klimt schickte ihr ständig welche, manchmal 5, 6 Stück pro Tag. Und da war noch eine 17-Jährige. Gustav Klimt war als die erste große Liebe in mein Leben gekommen, notierte sie in ihr Tagebuch. Klimt hatte sie bei Karl Moll kennengelernt, dem Vizepräsidenten der Wiener Sezession. Eine aufblühende Schönheit, Molls Stieftochter. Sie verdrehte allen Männern den Kopf. Das tat sie gern und oft und ihr ganzes Leben lang. Alma, spätere Maler, spätere Werfel. Es folgen Heimlichkeiten, ein Urlaub in Italien, ein geraubter Kuss, und Alma will ihm ewige Treue schwören. Doch Stiefvater Moll kommt dahinter, ist empört und bereitet dem unsittlichen Treiben ein Ende. Klimt soll sich gefälligst von Alma fernhalten. Unmittelbar nach Klimt haben sich eigentlich die Künstler von ihm und seinem Stil abgewandt. Die nächste Generation hat ein ganz anderes ästhetisches Empfinden gehabt. Die hat das dann auch wieder als kunstgewerblich empfunden, problematisch, wollte expressiv sein und nicht dekorativ. 1909 ist Klimts goldene Phase vorbei. Die Ornamentik bleibt, doch wird sie luftiger, knapp, mager, reduziert. Nun hat Klimt ja in seinem eigenen Werk sehr starke Wandlungen durchgemacht. gerade an den beiden Porträts der Frau Bloch-Bauer kann man das ja sehr gut sehen. Das eine ist eben in diesem Goldmosaikstil gemalt und das andere ist in einem expressionistischen Stil gemalt, der sich vielmehr an Matisse annähert. Doch die Annäherung reichte nicht. Für viele Zeitgenossen zählte Klimt nie wirklich als großer Künstler. Die Zeit mit ihrem wandelbaren Geschmack und Stilempfinden ratterte über ihn hinweg. Die kraftvoll aufstrebenden Expressionisten verachteten ihn, weil er nicht die soziale Wirklichkeit, nicht das reale Elend abbildete. Viele der jüngeren Vertreter der Wiener Moderne wie Egon Schiele und Oskar Kokoschka, denen er väterlicher Freund war, warfen ihm vor, ein Dekorateur, ein Stilkünstler zu sein. Wie armselig. Künstler und Kritiker übersahen dabei die offensichtlichen Hinweise darauf, dass Klimt mit seinen Abstraktionen einen wichtigen Schub für die moderne Malerei geleistet hatte, hin zum Kubismus und zur abstrakten Kunst, wie auch als Vorläufer des fantastischen Realismus. Am 1. Januar 1918 erleidet er einen Schlaganfall. Emilie Flöge pflegt ihn wochenlang hingebungsvoll. Am 6. Februar stirbt Gustav Klimt. Die goldene Adele, wie das erste Porträt der Adele Bloch-Bauer genannt wird, wurde für 135 Millionen Dollar verkauft und ist damit eines der teuersten Bilder überhaupt. Der Kuss gehört zu den am meisten reproduzierten Motiven der Kunstgeschichte. Klimts Zeichnungen sind hoch begehrt, obwohl nur wenige von ihnen signiert sind. Er hat die Verachtung seiner Zeitgenossen offenbar gut überstanden. Allgemein assoziiert man ihn wohl am stärksten mit seinen Porträts aus der goldenen Phase. Denn sie gewähren Einblick in das Klimtsche Universum, und das ist einzigartig. Das Gold lässt den richtigen, den realen Hintergrund verschwinden. Es versetzt die dargestellte Person in einen virtuellen Raum der Kostbarkeit, erhebt sie auf eine Metaebene, wohin ihr der Betrachter eigentlich gar nicht folgen kann. Stilisierung, Erhöhung, Vergöttlichung auf der einen Seite, Erotik durchtränkte Aura auf der anderen. So schafft es Klimt, das Eigentlichste eines jeden Porträtierten hervorzuheben, die zugleich tiefste und höchste Idee einer Person. Das kann nur Klimt. Und diese seine Qualität entspringt wohl genau jener eigenen Mischung, seiner Doppelnatur aus animalischem und vergeistigt künstlerischem. Sie hörten Gustav Klimt, der Kuss des Jugendstils von Katalin Fischer. Es sprachen Irina Wanka, Martin Umbach, Peter Weiß und Sabina Schönbrunner. Ton und Technik Winfried Messmer. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.